Niemand grüßt mich in der Stadt, niemand schaut mich an. Niemand fragt um meinen Rat, denn ich lebe im Bann. Eltern sagen ihren Kindern, seht, der da ist der schwarze Mann. Der des Sonntags, wenn ihr in die Kirche geht, an der Theke steht. Früher hat mein Väterchen Leute umgebracht. Alle haben zugesehen und dazu gelacht. Heute sagen sie, war nichts bekannt. Ihr sein Sohn hat mitgemacht. Schickt ihn weit fort und gleich in ein anderes Land, denn er ist verwandt. Alle warten wieder, dass es was zu lachen gibt. Ich mordend durch die Straße ras, weil man mich nicht liebt. Seht euch vor, der Bursche ist gewitzt, wie er seine Schultern schiebt. Dass nicht eines Tages euch ein Messer blitzt, er die Ohren schlitzt. Selber möchte ich furchtbar gern morden und nach Maß. Leider liegt mir aber fern Blutrausch, Wut und Hass. Blutet eine Katze vor mir aus, wird mir schlecht, ich werde blass. Leider komme ich zu mein und aller Graus nicht auf meinen Vater raus. Man erwartet von mir viel Taten, blutig wild. Doch der Natur verrückte Spiel machte mich zahm und mild. Und so dreht ich stets am selben Fleck, lebe ohne rechtes Ziel. Und ich bleibe, was ich bin, nichts als ein Dreck und der Kinderschreck.